1. Dizis die genealogy der Son Noahs, Namlich Sem, Haman Japhet, Denin Nak der Sintflutson geboren werden. 2. Die Natch kommen Japhets umfassen Goma, Magog, Mardai, Joven, Tubal, Mesek und Tiras. 3. Goma son wären Eskinas, Rippeth und Tagama. 4. Joven son wären Eliza, Tarsis, die Kittita und die Rodenita. 5. Von Dysen Natch kommen Japhet stammen die Bewohner der Kustenlande und Inseln AB, die sich Gemmes Iren Landen, Sprachen, Stammen und Vulcan verbreiteten. 6. Die Sonhams wären Kush, Mizraim, Put und Canaan. 7. Kushis son wären Seba, Havilah, Sabta, Rama und Sabtecha, Rama Wiederum hat die son Saba und Dedan. 8. Kush war der Vatanimrods, der als Erster begann, ein Maktiger Herrscher auf der Odazu wer den. 9. A war ein Orsurge wohnlich starker Jagger vor dem Herrn, Weshalb man sprichweitlich sagt, ein starker Jagger vor dem Herrn y Nimrod. 10. Sein Reich umfasst anfanglich die Stadti Babel, Erek, Akkad und Kalni im Land Sinir. 11. Von dort Zoga Nakasa und Grundit Ninive, Rehoboth Ir und Karla. 12. Zudem Erborte Resen, das Swischen Ninive und Karla lag und als ein Beduten Stad Galt. 13. Mizraim war der Vata der Ludita, Anamita, Lahabita und Naftuhita. 14. Ibenso stammen von im die Petrusita, die Kasluhita, von denen die Philista abstammen, und die Kafterita ab. 15. Canaan zugt Sidon, seinen erstgeboren in Sohn, und Heth. 16. Soe die Jebusita, Amorita und Gergesita, 17. Die Hevita, Archita und Sinita, 18. Soe die Arvadita, Zemarita und Hamathita. Spater Breiterton sich die Stam der Kananita Weiter AUS 19. Das Gebiet der Kananita Reichte von Zeiden über Gerar BIS Gaza und Weiter BIS Sodom, Gomorrah, Adma, Zeboim und Larsa. 20. Die Sin die Natch Common Hams, Jordnet Nak Irenstammen, Sprachen, Landen und Vulcan. 21. Orch Sem, der Stamvater Alison Ebers und der Altier Bruder Japhets, Hatson. 22. Sem son wären Elam, Assur, Arpaxad, Lud und Eram. 23. Eram son wären Uz, Hull, Getho und Mars. 24. Arpaxad zugt Sela, und Sela Wiederum zugt Eber. 25. Eber hat sway son, der Einheis Peleg, den zu seiner Zeit wer die Bevölkerung der Oder aufgeteilt, und sein Bruder Hias Joktan. 26. Joktan zugt Almadad, Salaf, Hazarmaveth und Jara. 27. Soe Hadaram, Uzal und Dikla. 28. Obel, Obamorel und Saba. 29. Und Offa, Havilah und Jobab. Dies wären Alessants on Joktans. 30. Ihr Wohngebiet erstreckten sich von Messe bis Sefer, eine Region im Ostlichen Bergland. 31. Die sind die Natch kommen Sems, Jordnet nach Irenstammen, Sprachen, Landen und Vulcan. 32. Die sind die Familien der Son Noahs, nach Iren Abstammungslinien und Vulcan Jordnet, von ihnen Jinjen nach der Sintflut die Verskiedenen Volker auf der Oder Havea.